Am 7. November 1918 erhoben sich die Arbeiter und Soldaten Münchens, um mit einer unvergleichlich kühnen und starken Geste ein politisches und soziales System zu beseitigen, das auf Gewalt und Volksbetrug gegründet war. Und das sich in einer alle geschichtlichen Verbrechen gigantisch überragenden Orgie von Mord, Raub, Verwüstung, Verelendung, Lüge, Verleumdung, Unterdrückung und Gewinnsucht in 50 Monaten zu seinen letzten und schändlichsten Konsequenzen gesteigert hatte. 3 Tage darauf waren in Deutschland 22 Fürsten von ihren Thronen gestürzt. Die öffentliche Gewalt befand sich in den Händen derer, die die Revolution veranstaltet hatten, und das fürchterliche Unternehmen der Militaristen und Imperialisten Preußens und seiner Trabanten, eine deutsche Schreckensherrschaft über der Welt aufzurichten, war von der Wut der den Verrat endlich erkennenden Opfer des eigenen Landes entlarvt und für immer vernichtet.